Kvällschappen. Und wenn es nicht so geht, wie mein Kopf es will, ist es um mich sehr still. Nur mein Gewissen lässt mich missen, einen anderen zu verstehen. Ich nehm's leicht, so gut wie's geht. Ich nehm's leicht. Ich nehm's leid.